Wer sich Allah zum Schutzherrn nimmt und auch seinen Gesandten und diejenigen, die glauben, gewiss, die Anhängerschaft Allahs wird der Sieger sein.